nicht die Summierung der Sonderwünsche Einzelner macht den Begriff des Ganzen aus, sondern man wird durch sein Blut in die Gemeinschaft des Ganzen hineingeboren. Und das zum Ganzen zusammengefasste Blut bildet das Volk. Und weil das Blut die Voraussetzung des Volkes und seiner Zusammensetzung ist, gelten auch seine Gesetze vor den Gesetzen der einzelnen Volksgenossen und ihren Sonderwünschen. Ja, indem sich der einzelne Volksgenosse seiner Blutszugehörigkeit zu seinem Volke bewusst wird und sich dem Wohl und Wehe dieses Volksganzen unterordnet, wird nach nationalsozialistischer Auffassung erst die Voraussetzung für das Gedeihen und die Wohlfahrt des Volks Ganzen geschaffen. Wenn die Blutsfrage grundsätzlich den Nationalsozialisten vom Liberalisten unterscheidet, dann konnte folgerichtigerweise die Einigung des deutschen Bauerntums unter Adolf Hitler nur erfolgen über den neuen Weg eines Appells an das Blut, damit sich an dieser Frage sowohl die Geister schieden, als auch die Menschen gleicher Gesinnung sich zusammenfanden. Denn gleiche Gesinnung setzt gleiches seelisches Erleben voraus, und gleiches seelisches Erleben ist nur auf der Grundlage gleichen Blutes möglich. Wir haben den Bauern keine Rentabilitätsversprechungen gegeben. Wir haben nicht Wirtschaftsdinge in den Vordergrund unserer Erörterungen gestellt. Aber wir haben bewusst gefragt, wer versteht, dass die Fragen des Blutes vor den Fragen der Wirtschaft stehen und dass also der Politik der Primat vor der Wirtschaft zukommt. Und wir prägten bewusst das von vielen verlachte Wort von Blut und Boden als ein politisches Kennwort dieser neuen Auffassung vom Bauerntum und vom bodenständigen Menschen im Sinne und Geiste Adolf Hitlers.